Zuallererst wurde sie an den Priester Johannes verkauft, für viele Millionen Dollar. Sie kann aber nur mit Verlust verkauft werden. Wenn Sie sie um denselben Preis verkaufen, den Sie dafür bezahlt haben, so kommt sie zu Ihnen zurück wie eine Taube in den Schlag. Infolgedessen ist der Preis in allen diesen Jahrhunderten fortwährend gesunken und die Flasche ist jetzt merkwürdig billig. Ich selber kaufte sie von einem meiner großmächtigsten Nachbarn hier auf dem Hügel. Der Preis, den ich dafür bezahlte, betrug nur 90 Dollar. Ich könnte sie für 89 Dollar und 99 Cent verkaufen, aber nicht um einen Cent teurer, sonst würde das Ding zu mir zurückkommen. Nun sind zwei Missstände dabei. Erstens, wenn man eine so eigenartige Flasche für 80 und so viele Dollar anbietet, denken die Leute, man mache einen Scherz. Und zweitens, aber damit eilt es nicht und ich brauche nicht näher darauf einzugehen. Nur müssen Sie daran denken, dass Sie die Flasche für gemünztes Geld verkaufen müssen. Woher soll ich aber wissen, dass dies alles wahr ist? Fragte Kerwi. Einen kleinen Versuch können Sie sofort machen, versetzte der Mann. Geben Sie mir Ihre 50 Dollar, nehmen Sie die Flasche und wünschen Sie sich Ihre 50 Dollar in Ihre Tasche zurück. Wenn das nicht eintrifft, so versichere ich Ihnen mit meinem Ehrenwort, dass ich den Handel rückgängig mache und Ihnen Ihr Geld zurückzahle. Sie belügen mich doch nicht? Fragte Keawi. Und der Mann band sich mit einem großen Eid. Schön, so viel will ich riskieren, sagte Keawi, denn das kann ja weiter nichts schaden. Und er bezahlte dem Mann sein Geld, und der Mann übergab ihm die Flasche. Flaschenteufelchen, sagte Keawi, ich wünsche meine 50 Dollar zurück. Und richtig, kaum hatte er das Wort gesprochen, so war seine Tasche so schwer wie zuvor. Wahrhaftig, das ist eine wundervolle Flasche, rief Keawi. Und nun guten Morgen, mein schöner Junge, und hole sie der Teufel statt meiner, sagte der Mann. Halt, rief Keawi, ich will von diesem Unsinn nichts mehr wissen. Hier, nehmen Sie Ihre Flasche zurück. Sie haben sie für weniger gekauft, als ich dafür bezahlt hatte, antwortete der Mann und rieb sich die Hände. Jetzt gehört sie Ihnen, und ich für meinen Teil wünsche weiter nichts, als Ihren Rücken zu sehen. Und damit klingelte er nach seinem chinesischen Diener und ließ Keawi die Haustür zeigen.